Nunmehr vermögen wir unsere Frage noch etwas genauer zu formulieren. Wäre es im wirklichen Leben der Urchristen möglich gewesen, innerhalb eines Zeitraumes von 90 beziehungsweise nur 60 oder sogar nur 30 Jahren sämtliche Hauptdaten und Hauptereignisse aus dem Leben Jesu teils zu vergessen, teils derart ungewiss werden zu lassen, dass Gewissheit über das Richtige nicht mehr zu ermitteln war? Bringen wir nun in Anschlag, dass ein unvermindert stark fortdauerndes Bedürfnis der Christengemeinde für allerbeste Pflege und Festigung der Jesus-Tradition gesorgt haben würde, so besteht gar kein Zweifel, dass unsere Frage verneint werden muss. Im wirklichen Leben wäre ein Vergessen oder auch nur Ungewisswerden sämtlicher Hauptdaten des wirklichen Lebens Jesu im Kreise seiner Anhänger, zumal innerhalb einer Zeitspanne von noch nicht 100 Jahren, absolut unmöglich gewesen. Wir können uns nun vor Erstaunen kaum fassen, wenn wir beispielsweise von dem Theologen W. Haupt hören müssen, was die bisherige Forschung bezüglich unseres hier angeschnittenen Problems ans Licht gefördert hat. Neben dem leuchtenden Zukunftsbild, das sich die Urchristen in der Wiederkunft Christi malten, verblassten die Bilder aus dem Wanderleben des geschichtlichen Jesus. So kam es, dass schon kurze Zeit nach Jesu Tode die Erinnerungen dürftig waren, dass vieles ganz aus dem Gedächtnis verschwunden, vieles unklar und unsicher geworden war. Ich will keineswegs leugnen, dass die ersten Christen auch viel an die glänzende Zukunft gedacht hatten. Warum sollten sie daneben aber die so glänzende Vergangenheit geringschätzig betrachtet haben? Für solche Missachtung lag kein Grund vor. Dagegen sorgte, wie wir wissen, mehr als ein gewichtiger Faktor des wirklichen Lebens dafür, dass die Jesus-Überlieferung als überzeugungskräftiges Beweismittel fortdauernd lebendig erhalten wurde. Ich will ferner gern zugeben, denn die ersten Christen waren ja auch nur Menschen mit normalem Gedächtnis, dass viele Nebensächlichkeiten aus dem Erdenleben Jesu allmählich hätten in Vergessenheit geraten können. Aber man beachte wohl, dass ich im Folgenden keine Nebendinge, sondern gerade die Hauptdaten und nur Hauptereignisse zur Sprache bringe. Zuerst will ich aber einige Beispiele aufführen, die uns deshalb staunen lassen, weil sie zeigen, wie treu die ersten Christen selbst ganz nebensächliche Dinge und Namen in ihrer Erinnerung bewahren konnten. Der Evangelist Markus berichtet nicht nur in 15,21 den Namen des Mannes, der gezwungen wurde, das Kreuz Jesu zu tragen, sondern er weiß sogar, dass dieser Simon von Kyrene der Vater von Alexander und Rufus war. Er hat auch gehört, dass der Blinde von Jericho den Namen Bartimäus führte. Besonders Lukas nennt viele Namen von ganz nebensächlicher Bedeutung. Simon und Manna, den Pharisäer Simon, in dessen Hause Jesus einmal aß, Johanna das Weib Schutzas, den kleinen Zöllner Zachäus. Der Evangelist Johannes berichtet aus der Gemeindeüberlieferung beispielsweise, dass ein gewisser Mensch genau 38 Jahre krank gewesen war. Auch Johannes nennt so wenig bedeutsam im Leben Jesu hervortretende Personen wie Malchus und Maria, das Weib des Klopas. Er weiß es noch ganz genau, dass Jesus, ehe er zum toten Lazarus ging, noch 2 Tage am Ort blieb und wartete. Es war ferner nach Johannes um die 6. Stunde, als Jesus am Brunnen die Samariterin traf, die schon 5 Männer gehabt hatte. Wie ungemein treu und genau hat danach also die Urchristenheit selbst ganz nebensächliche Daten im Gedächtnis aufbewahrt. Doch jetzt wenden wir uns den Hauptfakten der Geschichte Jesu zu und geben uns daran, ihre Schicksale in der Gedächtnissphäre der ersten Christen zu verfolgen. Unsere Untersuchungen laufen dabei auf eine Prüfung der Qualität des Gedächtnisses bei den Urchristen heraus. Angenommen, Jesus hätte gelebt, dann müssten ohne jeden Zweifel wenigstens nachfolgende Hauptsachen im Erinnerungsbestande der Urchristen auch nach einer Zeitspanne von 30 oder 60 oder 100 Jahren als unvergesslich gegenwärtig sein und bleiben. Erstens, wo haben Jesus' Eltern gelebt und wo ist Jesus geboren worden? Der aus den Evangelien zu ersehene papierne Tatbestand ist kurz folgender. Dass Jesus unter der Regierung des älteren Herodes geboren ist, steht nach den neutestamentlichen Angaben fest. Allein ob dies am Ende der Regierungszeit, siehe Lukas 3,23, ungefähr 30 Jahre alt, oder mehr um ihre Mitte war, siehe Hiob 8,57, noch nicht 50 Jahre alt, lässt sich nicht sagen. Wo Jesus geboren ward, ist gleichfalls nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Bereits diese erste Probe auf die Qualität des Gedächtnisses in der Christenheit der ersten Jahrzehnte ist enttäuschend. Man wusste also, das geht aus den zweideutigen Nachrichten der Evangelisten hervor, knapp 50 Jahre nach dem Tode des Meisters im Kreise seiner Anhänger nicht mehr genau, wann und wo Jesus geboren ist. Nun will ich nachsichtig sein und auf eine genaue Zeitangabe der Geburt nicht einmal besonders Gewicht legen, also den möglichen Einwurf gelten lassen, das Datum sei eben nicht von vornherein bekannt gewesen und habe auch nachträglich nicht mehr festgestellt werden können. Ich verlange, wie man sieht, durchaus keine besonderen oder gar übernormalen Leistungen der Gedächtniskraft bei jenen Menschen. Aber genannter Einwand wirkt einfach lächerlich bei der Frage, ob man in der ersten Zeit nach Jesu Heimgang noch erfahren konnte, welches der Geburtsort des Messias und der Wohnort seiner Eltern gewesen sei. Denn mühelos konnten sich die Apostel hierüber das Richtige sogar von der Mutter Jesu, die angeblich nach der Kreuzigung in der Jerusalemer Christengemeinde lebte, sagen lassen. Im wirklichen Leben hätten die Jünger natürlich schon zu Lebzeiten des Meisters Interesse gezeigt, seinen Geburtsort zu erfahren. Wussten die Christen aber einmal den Ort, dann konnte er in ihrem Kreise unmöglich wieder vergessen werden. Wie aber der Befund der Quellen ausweist, ist jedoch tatsächlich etwa 30 Jahre nach Jesu Tode in der Urchristenheit vergessen worden, welches seine Vaterstadt war. Der Evangelist spricht nämlich konsequent nur von der Vaterstadt, ohne je einen Namen zu nennen. Dass der Evangelist den Namen Nazareth umgeht, ist in der Tat merkwürdig, meint E. Wendling. Dass Markus Nazareth meint, kann man aus dem Zusammenhang seiner Erzählung folgern. Als aber dann Matthäus ein oder zwei Jahrzehnte später sein Evangelium schrieb, hatte ihm die Gemeindetradition etwas ganz anderes berichtet, nämlich, die Eltern Jesu wohnten in Bethlehem, wo auch Jesus geboren sei. Nach dieser Tradition sind es ganz besondere Umstände, welche die Eltern veranlassten, in der Folgezeit ihren eigentlichen Wohnsitz aufzugeben und sich in dem galiläischen Nazareth anzusiedeln. Im krassen Widerspruch mit dieser Nachricht von Bethlehem als ursprünglichen Wohnsitz steht nun die Überlieferung bei Lukas. Ihm hat man erzählt, Nazareth sei Jesu Vaterstadt und wiederum hätten erst besondere Umstände es herbeigeführt, die Schätzung nämlich, dass die Eltern vorübergehend Bethlehem aufsuchen mussten, wo die Geburt erfolgt sei. Von Bethlehem erzählt nun gerade der erste Evangelist Markus nichts. Er bringt überhaupt keine Geburtsgeschichte, betrachtet jedoch stillschweigend Nazareth als Vaterstadt.